So ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 567 8111. Kostet euch nichts, auch die Faxnummer ist gebührenfrei, 0800 567 8110. Simon ist der Erste und Simon ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Simon, hi. Hallo. Du hast mich jetzt zu so später Stunde hier angerufen. Was ist denn los? Ja, ich habe meine Freundin geschwängert und die ist 13 Jahre und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Mhm. Simon, woher wisst ihr das denn so genau, dass sie schwanger ist? Sie war beim Frauenarzt. Sie war beim Frauenarzt. Wer weiß es noch, dass sie schwanger ist? Ja. Nee, wer weiß das noch? Keiner mehr. Nur der Frauenarzt, das Mädel und du? Ja. Mhm. Wann war sie beim Frauenarzt? Vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten schon? Ja. Und in diesem... Weil sie hat die Periode nicht gekriegt. Ja. Und dann hat sie halt Angst gehabt. Dann ist sie zum Frauenarzt gegangen. Mhm. Das heißt, sie ist jetzt schon im 2. Monat schwanger. Ja. Ne, so ist es. Mhm. Ja, schon fast im 3. Fast im 3. schon. Mhm. Ja. Habt ihr denn in der Zwischenzeit, seitdem ihr beide das wisst, erstmal gefragt, ist denn euer Verhältnis, ist das ein gutes euer Verhältnis? Seid ihr noch zusammen? Ja, wir sind schon noch zusammen. Und ihr mögt euch auch sehr gerne? Ja. Mhm. Wie habt ihr denn bisher darüber gesprochen, ihr beiden? Ja, eigentlich immer sehr ängstlich. Mhm. Was denkt ihr beide euch denn jetzt so, wie sich das weiterentwickeln soll, wie das weitergehen soll? Ja, wir wissen nicht, ob wir es sagen sollen oder nicht. Mhm. Also es wurde noch gar kein Versuch unternommen, den Eltern das zu sagen? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis von deiner Freundin zu ihren Eltern? Nicht so gut, weil sie ist sehr christlich erzogen worden. Mhm. Und dann bricht deine Welt zusammen wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Und wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, auch nicht so gut. Warum nicht? Ja, die haben immer Streit und alles. Und mhm. Was meinst du, wie denn deine Eltern darauf reagieren würden, wenn die das erfahren? Ich weiß nicht. Schlecht. Du hast auch Angst, ne? Ja. Ja. Aber Simon, das ist jetzt eine sehr ernste Angelegenheit und das kann man nur eine gewisse Zeit verschweigen und vertuschen. Ja. Ne? Zwangsläufig werden alle das erfahren. Und ich finde, dass man so früh wie möglich, es ist ja schon wertvolle Zeit jetzt vergangen, so früh wie möglich muss man sich da Hilfe holen und Beratung. Ihr müsst euch Hilfe und Beratung holen. Ja. Ihr müsst jetzt mit Leuten darüber sprechen. Ihr müsst mit den Eltern darüber sprechen. Und ja, aber das ist so schwer. Hm. Ist das richtige Angst, dass auch deine Freundin vor ihren Eltern oder vor der Mutter? Ja, meine Freundin schon. Bei mir wird es vielleicht noch gehen, aber bei meiner Freundin. Hm. Aber Simon, es gibt ja gar keine andere Alternative, keine andere Möglichkeit dazu. Ja, aber ich weiß nicht, was die Eltern damit ihr machen. Ja, vielleicht gibt es ein riesen Donnerwetter. Vielleicht gibt es sehr viel Schimpfe, wer weiß das alles. Aber wenn ihr nicht redet, werden die Eltern es ja sehen. In 2, 3 Monaten sehen sie es ja. Und dann ist es vielleicht noch alles viel schlimmer, wenn die Eltern nicht vorher informiert worden sind. Wenn ihr zu große Angst habt vor den Eltern, dann würde ich euch raten, zu einer Beratungsstelle zu gehen, Simon. Du vielleicht auch zusammen mit deiner Freundin. Ja. Und dass vielleicht die Leute dann in der Beratungsstelle euch das noch ein bisschen besser erklären können, wie ihr dann mit den Eltern umgeht. Aber ihr müsst etwas unternehmen. Ihr müsst ganz schnell was machen. Ganz, ganz, ganz schnell. Ja. Du hast große Angst und die ist sehr mulmig, ne? Ja. Mhm. Haben wir denn auch schon mal was von Kondomen gehört, Simon? Ja, wir haben schon verhütet, aber... Aber trotzdem ist es passiert? Ja. Wie habt ihr denn verhütet? Mit Kondome. Und trotzdem ist es passiert? Ja. Ist es gerissen? Nee, wahrscheinlich abgelaufen. Mhm. Also, Simon, jetzt setz dich... Wie oft siehst du deine Freundinnen? Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Jetzt würde ich Folgendes sagen, das Wochenende steht vor der Tür. Mhm. Seht ihr euch morgen oder übermorgen? Ja, schon. Dann setz dich nochmal ganz ruhig mit ihr zusammen. Mhm. Und überlegt nochmal, ob ihr, das heißt deine Freundin, ihren Eltern das erzählt. Ja. Mach deiner Freundin auch klar, dass gar kein Weg daran vorbeiläuft, jetzt nach draußen zu gehen. In 2-3 Monaten wird deine Freundin, hat hier einen kugelrunden Bauch und alle Leute sehen es sowieso. Weißt du? Ja. Wenn ihr ganz, ganz, ganz viel Angst habt, dann geht am Montag direkt zu einer Beratungsstelle in eurer Stadt. Mhm. Und wo eine Beratungsstelle in eurer Stadt ist, das sagen wir euch. Ja. Das geht jetzt folgendermaßen. Wenn unser Gespräch, wenn wir beide fertig sind, gleich mit reden, legst du auf und dann ruft dich meine nette Psychologin, die Annette, sofort wieder an. Und die gibt dir eine Adresse und eine Telefonnummer, wohin ihr euch wenden könnt. Mhm. Sollen wir das so machen? Ja. Versprichst du mir auch, dass du musst es jetzt in die Hand nehmen. Du bist ja auch der Ältere. Mhm. Dass was passiert, also entweder Eltern oder Beratungsstelle. Ja, Beratungsstelle. Okay, dann mach das halt erstmal nächste Woche. Aber dann aber auch ganz schnell am Montag da anrufen oder vielleicht direkt hingehen. Ja. Ja? Simon, leg bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an. Ja, gut. Alles Tschüss. Gute. Tschüss, Simon. Oh je, meine. Ihr Lieben, wenn ihr mich auch anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt geht's weiter mit Günther. Und Günther ist 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Aus Krefeld? Aus Krefeld. Aus Krefeld. Günther. Da habe ich folgendes Problem. Ich werde innerhalb von einem Jahr von 3 Frauen 3-mal Vater. Innerhalb von einem Jahr? 3-mal Vater. 3-mal Vater von 3 Frauen? Ja, so sieht's aus. Das heißt, du hast 3 Freundinnen? Gehabt. Gehabt? Du hast gar keine Kontakte mehr zu den Frauen? Ja, doch, zu den letzten immer noch. Mhm. Aber, liefen die Frauen denn teilweise parallel oder alles parallel damals? Nee, da gab es keine parallele Spur, gar nichts. Null. Immer nacheinander? Immer nacheinander. Alle 3 Frauen. Nun habe ich gerade den kleinen Simon gefragt, der 14 Jahre alt ist. Hast du schon mal was von Kondom und Verhütung gehört? Jetzt frage ich mal den 33-jährigen Günther auch. Ja, sicher, das ist mir alles das Begriff. Kondom, aber? Pille, Spirale und... Mhm. Wie konnte es denn dann passieren? Ich gehe mal davon aus, dass das nicht bewusst... Ne? Bitte? Ich gehe mal davon aus, dass das nicht bewusst gewollt... Nee, das ist auch alles nicht bewusst passiert. Und zwar kam es so dazu, die erste Freundin, gut, ein Kind kann man verkraften, kann man verarbeiten und... Wie lange warst du denn mit der schon zusammen, als es passiert ist? Ja, das hört sich jetzt lachhaft an. Eine Woche? Nee. Na? Nee, 8 Monate. Mhm. So, und dann, ja gut... ging in eine Brüche, sie war schwanger und... Darf ich mal fragen, wie es zu der Schwangerschaft gekommen ist, wenn du so viel Ahnung hast von Verhütung? Ja, ich denke mir mal durch Körperkontakt. Davon gehe ich in gewisser Weise auch aus, ja. Also ihr habt überhaupt gar nicht verhütet? Nee. Warum nicht? Nein, das war ja auch ein Wunschkind. Ach, das war ein Wunschkind? Ja, das war ein Wunschkind. Nach 8 Monaten schon? Nach 8 Monaten. Mhm. Und, naja gut, aber... die Beziehung ging dann in die Brüche, weil der Ex-Freund wieder ins Spiel kam, aber na gut, ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind auf so einen Dauerlutscher und hat aber nichts dran geändert. Mhm. So, und dann... Hast du dich von ihr getrennt? Getrennt. Und, so, und dann schwuppdiwupp kam eine neue Frau. Richtig, und ja... Ihr habt wieder Körperkontakt miteinander gehabt? Bitte? Ihr habt wieder Körperkontakt miteinander gehabt? Die 8-monatige Beziehung oder die jetzt? Nein, die zweite. Wir machen das jetzt so Schritt für Schritt. Ne? Ja, nee. Waren wir jetzt fertig. Jetzt kommt die zweite. Richtig, so. Und die hast du wieder geschwängert. Ja. War das auch ein Wunschkind? Nee, das... Wie ist das denn dann passiert? Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber da würde ich behaupten, Unfall. Wie ist dieser Unfall passiert? Ich will es jetzt auch genau wissen. Ja, ganz einfach, ich bin mit der ins Bett gegangen unter dem Vorsatz hier oder unter dem Versprechen, sie nimmt die Pille und gut. Und sie hatte die Pille nicht genommen, oder was? Richtig. Aha. Überhaupt keine Verhütung. Mhm. Nicht vor mir und nicht danach und gar nichts, null, nichts. So, jetzt ist die Frau auch schwanger geworden. Jetzt ist sie auch schwanger geworden. Wie lange warst du mit der dann noch zusammen? So viel Zeit bleibt da ja nicht mehr, wenn das... Nee, zusammen war ich... Das, wie gesagt, das war nur eine flüchtige Beziehung. Mhm. Nee, das hast du noch nicht gesagt, ich weiß das nicht. Ach so. Du hast dich mit meinen Leuten im Hintergrund unterhalten, ich weiß ja noch gar nicht. Nee, das war nur eine flüchtige Beziehung. Eine flüchtige Beziehung. Richtig, so und... Das war die zweite war schwanger jetzt. Richtig. Wann und wie hast du die dritte kennengelernt? Ja, die dritte, die habe ich in dem Kontaktkreis meiner ersten Freundin kennengelernt. Mhm. Ja, dazwischen, das war eine Brücke, das habe ich meiner jetzigen Freundin auch irgendwie versucht klarzumachen, hat sie auch akzeptiert. Sag mir, erzähl mir mal von der dritten, hast du dich in die wirklich dann verliebt? Nee. Aber das war mehr oder weniger, war das einfach nur eine, ach, wie soll man sagen? Ja. Eine Affäre, irgendwas. Ja, richtig, eine Affäre. Und die läuft im Moment aber immer noch so ein bisschen, mit der hast du noch ein bisschen Kontakt. Ja, aber aufgrund, was heißt... Hast du gerade... Kontakt habe ich schon, ja, aber weil sie läuft mir förmlich hinterher mit ihrer Schwangerschaft hier, sie wäre schwanger. Jetzt möchte ich aber auch noch wissen, jetzt haben wir die ersten beiden schon abgekaspert, jetzt möchte ich von der dritten noch erfahren, war das auch einfach so ein Unfall, wie du sagst? Wie ist es zu der Schwangerschaft gekommen? Nein. Sie hat schon ein Kind und sie ist einem zweiten auch nicht abgeneigt gewesen. Mhm. Nur da sie erst seit 5-6 Wochen entbunden hat und da gibt es so eine Schonzeit und ich dachte Schonzeit, das wäre irgendwie auf gesundheitlichen Gründen und von daher wäre Verhütung überflüssig oder null und nichtig und... Hast du gedacht, brauchen wir auch wieder kein Hütchen aufzuzauen? Genau. Ja, aber es hätte die Frau eigentlich auch wissen müssen, dass man schon empfänglich ist in der Zeit, ne? Dass sie empfänglich ist. Ich war noch nie schwanger und ich kenne nicht die Aufklärung von einem Gynäkologen. Naja. Wie lange warst du denn mit der dann, mit der dritten zusammen, bis es passiert ist? Oder als es passiert ist? Wie lange war das? 21 Tage. Du lieber Himmel, sage ich dir nur. Lieber Himmel. Also, ich finde, du trägst da natürlich einen dicken Batzen Schulden mit, Günther. Richtig. Du bist ein 33-jähriger erwachsener Mann. Bitte? Du bist ein 33-jähriger erwachsener Mann, der verantwortlich für sein Handeln ist. Ja. Nur. Jetzt gehen drei Frauen. Die erste hat die schon entbunden. Ja, ne? Nein. Auch nicht. Das heißt, im Moment gehen drei schwangere Frauen durch diese Welt. Ich werde nächstes Jahr dreimal Vater. Was ist das für ein Gefühl? Ein schuldbelastendes. Wie stehen eigentlich die Frauen dazu? Was sagen die einzelnen Frauen zu dieser Situation? Ja, von der ersten Frau kann ich sagen, naja, gut. Ich meine, ich habe zu allen Schwangerschaften habe ich von vornherein meine Vaterschaft nicht angezweifelt. Also ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Und gut, die erste Beziehung, die hat gesagt, du wirst die Schwangerschaft nicht miterleben und wenn es auf der Welt ist, wirst du es nie zu Gesicht bekommen. Das heißt, also mit der ersten Frau besteht null Kontakt zurzeit. Ja, Kontakt schon, aber dieser... Sehr oberflächlich. Ja, richtig. Denn mit der zweiten Frau, die nur so eine Mini-Affäre... Nee, da ist null Kontakt. Das ist null Kontakt? Null Kontakt. Mit der dritten dann ein bisschen mehr? Ja. Das heißt, du hast gar keine so große Aussicht, diese Kinder alle näher, sage ich mal, zu Gesicht zu bekommen. Oder die Frauen machen ja dicht. So sieht's aus. Das Kind in die Welt gesetzt, verantwortungslos und hast jetzt wahrscheinlich gar keinen richtigen Zugriff auf die Kinder. Richtig. So, und von allen dreien... Ich meine, ich will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber alle drei, die haben mir zu verstehen gegeben, hier, du darfst zahlen, aber sehen, berühren und alles andere, nichts da. Dafür war das einfach zu billig. Ja, das ist natürlich zu kritisieren, aber ich kann dir nur zurück sagen, das weißt du auch selbst, das hast du dir selbst eingebrockt. Richtig, ja klar. Also... Alle drei Fälle. Ich finde auch die Entscheidung, wenn man 8 Monate zusammen ist, sich dann gleich für eine Schwangerschaft zu entscheiden, finde ich auch noch zu früh. Und die anderen Fälle sowieso. Ja gut, ich meine, bei der ersten Beziehung, da waren beide dafür. Ich meine, von ihr aus war es ein Wunschkind, von mir aus war es ein Wunschkind. Nur, Das ist vielleicht der härteste Fall dann für dich, ne? Dass die erste auch zumacht. Ja. Mhm, ja. Ja, vielleicht gelingt es dir, wenn es jetzt alles nun schon mal passiert ist, doch durch vielleicht ein sehr freundliches auf die Frauen zugehen, dass du zumindest einen, wenn auch nicht intensiven, aber kontinuierlichen Kontakt zu den Kindern aufbauen kannst. Das wäre ja doch sehr schön, wenn das zumindest gelingen würde. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Mhm, aber da hast du wahrscheinlich noch eine Stange Arbeit vor dir, wenn die so... Nein, das Problem besteht darin, die drei Frauen, die kennen sich untereinander und von daher... Das auch noch. Ja. Und haben eine Koalition gebildet gegen dich. Ja. Mhm. Bin ich völlig ratlos, Günther. Kann ich dir nichts sagen, nichts Schlaues. Wirklich. Finde ich eine sehr komplizierte Situation. Da kann man nur hoffen, dass die sich irgendwie, wenn die Kinder dann auf der Welt sind, dass sich da ein Gesinnungswandel vollzieht bei denen auch, dass sie einwilligen, dass da ein Kontakt besteht. Ja, wie gesagt, also es ist mir schon vorgeworfen worden hier, du bist jetzt Vater, du darfst 18 Jahre lang zahlen, mhm. aber du hast Pflichten, aber keine Rechte. Mhm. Nun will ich nicht, aber auch nur die Schuld dir in die Schuhe schieben. Die Frauen sind genauso schuld wie du. Die Frauen sind verantwortlich auch für das, was sie tun und für ihren Körper. Insofern finde ich diese krasse Haltung auch ein bisschen übertrieben. Also wie gesagt, man kann nur hoffen, dass sich da etwas tut. Und als nicht verheirateter Mann hast du ja leider Gottes da auch nicht die großen Rechte. Aber vielleicht ändert sich das demnächst auch noch rechtlich. Ich hoffe das für dich und ich hoffe das auch für die Kinder, dass die nämlich auch einen Bezugspunkt, nämlich einen Vater haben. Ja, alles ja. Gute. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Günther. Tschüss. Werner, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Werner, schönen guten Morgen. Ja, ich. Guten Morgen, Domian. Mhm. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Windelfetischismus. Windelfetischismus? Jawohl. Hatte ich sehr lange keinen hier in der Sendung. Bist du einer? Bist du ein Windel? Ein Windelfetischist. Du rufst von einem Handy aus an, ne? Richtig. Dann mag ich. Man kann da nicht so schnell miteinander hin und her reden. 40 Jahre lang schon? Ja, nicht 40, ich bin 40 Jahre. Du bist 40, ja. Aber so 25 Jahre mache ich das schon. 25 Jahre schon. Wie fing es denn an? Ja, das hat angefangen im Alter so zwischen 13 und 14. Mhm. Wie hat das Jahre. Wie hat es da angefangen? Ja, ich habe das einfach gesehen bei meinen Geschwistern, dass ich dann habe ich gesagt, das möchte ich auch mal gern machen und so. Bei den kleinen Geschwistern hast du das gesehen? Kleinen Geschwistern, ja. Mhm. Mhm. Und so habe ich dann Windeln von denen angezogen, diese Windeltücher und dann mit Plastiktüten habe ich dann die Gummihosen fabriziert. Was hat das denn damals, also da warst du ja noch jugendlich in dem Alter, was hat das denn da in dir ausgelöst, wenn du diese Windeln von deinen Geschwistern hast angezogen? Was für ein Gefühl war das? Was hat dich da so an, was war das für eine Begeisterung hat das ausgelöst? Ja, ich wurde sexuell stimuliert dazu und fing dann an zu onanieren. Mhm, mh. In den Windeln. In den Windeln, ja. So fing es an. So hat es dann angefangen und so habe ich das dann immer weitergeführt, bis ich dann so weit war, bis dann gab es ja dann hinterher diese Pampers auch für Erwachsene, die ich dann auch alle gekauft habe. Aber du musst doch dann die Zeit, also weiß ich jetzt von 14, bis du ausgezogen bist zu Hause, das in größter Geheimhaltung praktiziert haben zu Hause, ne? Ja, ich bin zu Hause erwischt worden mehrmals und habe auch dafür Strafe bezogen. Wie bist du erwischt worden? Die Mutter hat das entdeckt, dass ich da im Bett gelegen hatte, geschlafen hatte, bevor ich dann wach wurde, war die Mutter schon drin und hat mich dann gefunden, dass ich die Windeln anhatte. Ach, du hast auch richtig dann geschlafen mit den Windeln? Ja, ja. Und was hat die Mutter gesagt? Ja, dass ich krank wäre und hat dann mit dem Vater darüber gesprochen. Der Vater hat natürlich nichts anderes zu tun gehabt, als mich dann zu verhauen. Mhm. Du hast aber, um das klarzustellen, du hast nicht in die Windeln uriniert oder andere Dinge getan. Du hast Nein, ich habe immer nur onaniert. Mhm. So, nun hatten die Eltern das raus. Umso schwieriger war es ja wahrscheinlich für dich, das weiterzumachen, ne? Ah ja, und umso schlimmer war es für mich und ich habe immer mehr Drang danach gehabt, immer wieder welche anzuziehen. Mhm. Hattest du denn dann so als sehr junger Mann auch so ein Unrechtsbewusstsein, dass du, ein schlechtes Gewissen, nach dem Motto, ich tue hier etwas Krankes, Perverses, Unrechtes? Nee, habe ich ganz sicher nie gehabt. Mhm. Im Gegenteil, immer wenn ich Windeln anhatte, war ich richtig glücklich und gut drauf. Also du hast es dann aber weiter in deinem Elternhaus noch durchgezogen und durchgegangen. Ich habe das weitergemacht, ja. Mhm. Und dann bin ich ausgezogen und wo ich dann alleine eine Wohnung hatte, habe ich das trotzdem auch noch besser ausgelebt als vorher. Mhm. Jetzt machen wir mal einen großen Zeitsprung von damals zu heute, 40 Jahre alt. Mhm. Ist dieses heute in deinem jetzigen Alter deine Hauptsexualität? Ja, hauptsächlich, ja. Mhm. Ist es immer noch so wie damals, dass du die Dinge anziehst und darin onanierst, oder gibt es noch andere Spielereien? Nein, ich mache jetzt auch regelrecht mal in die Windel rein, wie Sie das gehört. Ich uriniere rein und so. Ja. Und die andere Sache auch? Alles, ja. Stuhlgang auch? Auch, ja, ab und zu. Aber urinieren hauptsächlich, ja. Und selbst diese, also wenn du in die Windeln ausscheidest, das ist für dich auch noch eine sexuelle Stimulanz? Ja, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn der warme Urin da in die Windel reinläuft und am ganzen Körper so warm hält sozusagen. Ne? Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Chemie. In der Chemie? Bist du Arbeiter oder was? Ja. Ja. Ich vermute, dass das auch natürlich streng geheim ist, das weiß sonst niemand, oder ganz wenige Leute wahrscheinlich. Ja, da kann ich nicht machen, weil, aber sobald ich wieder zu Hause bin und Freizeit habe, dann fahre ich auf diese Windeln wieder. Also du gehst nicht zur Arbeit mit der Windel? Nein, sondern ich habe es mal probiert, aber das fällt dann auf, das kann man nicht machen, da muss ich dann wieder ausziehen. Kann ich mir das so vorstellen, dass immer, wenn du nach Hause kommst, die Arbeitsklamotten vom Leib dir reißt und die Windeln anlegst? Richtig. Immer, jeden Tag? Jeden Tag habe ich welche an, ja. Und läufst dann nur in Windeln durch die Wohnung? In Windeln, ja, Gummihosen oder zum Beispiel ziehe auch einen Strampelanzug an. Mhm. Oder wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich eine Jeanshose oben drüber, obwohl man dann ganz deutlich sehen kann, dass ich Windeln anhabe. Aber das interessiert mich nicht. Ich wohne zwar auf einem kleinen Dorf, so, aber das macht mir nichts aus. Du lebst alleine vermutlich, ne? Ich lebe alleine, ja. Du hast gerade gesagt, Strampelhosen. Gibt es denn, ich denke, dass du ein stattlicher Mann bist. Wie groß bist du? Ich bin 1,83. 1,83? Gibt es, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen lache, wo gibt es so große Strampelhosen? Ja, es gibt so Geschäfte und Versandhäuser, wo man sowas bestellen kann. Ehrlich? Extra für diese Sachen. Also extra für Menschen, die so gestrickt sind. Ja. Dann ziehst du deine Windel an und die Strampelhose? Und ja, Gummihosen und so. Gibt's auch extra dafür, ja. Und geht es noch weiter, dass du mit Schnuller rumläufst oder sowas? Auch, ja. Aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur zu Hause. Das ist mir klar, ja, ja. Was gibt es denn noch? Nuckelflasche oder so. Nuckelflasche auch? Ja. Was ist in der Flasche drin? Ich denke mal, wahrscheinlich keine Milch, sondern Whisky-Cola oder so. Mal Milch und so, oder mal irgendwie einen Saft, oder Fanta oder nur kein Alkohol. Im Moment, während wir jetzt uns unterhalten, wie siehst du jetzt aus? Beschreib dich mal. Also ich habe ich ein dickes Windelpaket an, von mit Pampers und diese Zellstoffwindeln da drin, diese Papierwindeln noch drin. Ich hoffe, du hast noch nicht in die Windel gemacht, während wir reden. Nein, noch nicht. Noch nicht. Gummihose an und einen Strampelanzug an. Und Strampelanzug. Mhm. Wie schade, dass du kein Bildtelefon hast. Das würde ich dich jetzt gerne sehen. Würdest du dich trauen, dich auch in der Öffentlichkeit jetzt hier so zu zeigen, also wenn du ein Bildtelefon hättest? Würde ich auch machen, ja. Würdest du auch machen, obwohl du in so einem kleinen Kaff wohnst? Ja, das macht nichts. Tuschelt man denn da nicht schon bei euch im Kaff, dass der Werner so eine kleine Macke hat? Nee. Nee? Bisher noch nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal über den Großhandel so Windeln bestellt. Mhm. Die sind dann im Karton angekommen. Da stand dann groß drauf Windelslip. Und dann wollen wir mal haben die Nachbarn das sogar angenommen, weil ich nicht da war. Und haben mir das dann wieder vor die Tür gestellt. Wollen wir mal hoffen, dass in deinem kleinen Dorf heute niemand diese Sendung... Oh, das ist mir egal. Ehrlich? Ich suche ja noch Kontakt mit irgendwie anderen Leuten, die auch auf der gleichen Schiene fahren. Pass auf, Werner, das war jetzt meine wirklich ganz ernsthafte nächste Frage. Das klingt sehr abstrus, was du da sagst. Und ich weiß, dass natürlich jetzt viele Leute, die zuschauen und zuhören, den Kopf schütteln und sagen, der ist krank, der ist pervers und warum muss so jemand denn das auch noch in der Öffentlichkeit erzählen? Ich finde, dass auch die Menschen, die ganz ungewöhnliche sexuelle Ambitionen haben, auch in der Öffentlichkeit das ruhig mal erzählen dürfen. Ich finde, das ist halt eine Kapriole der menschlichen Sexualität, wenn es dir denn Spaß macht. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde, und den Aspekt wollte ich jetzt mit dir noch besprechen, fühlst du dich in dieser Sexualität oder mit dieser Sexualität einsam? Einsam? Und isoliert, ja? Ja, was heißt isoliert? Ich würde schon lieber mit jemandem Kontakt haben, dass ich nicht so alleine wäre damit. Hast du noch nie in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, eine Liebesbeziehung gehabt? Mit einer Frau nicht. Mit einem Mann auch nicht. Ich habe einen Freund gehabt, der ist auch auf die gleiche Schiene gefahren wie ich. Das war ein Franzose und aber durch berufliche Sachen sind wir wieder auseinandergekommen und... War das eine Liebesbeziehung auch zu dem Mann? Oder? Nein, nicht so in der Richtung, dass wir uns gegenseitig geliebt haben oder so, sondern nur einfach gegenseitiges Wickeln und eben, was man so halt macht. Mhm. Siehst du, und da ist doch der Punkt, wo ich dann schon ein bisschen so nachdenklich werde. Wenn du bist immerhin schon 40 Jahre alt, wenn du sagst, du hast noch keine einzige Liebesbeziehung gehabt, dann kommt bei mir schon so der Gedanke, ich denke, na, ist es vielleicht doch die Sexualität, diese doch sehr extrem ungewöhnliche Sexualität, die ihn so blockiert und so isoliert? Nö, nicht, dass ich wüsste, dass das so wäre bei mir. Du hast überhaupt gar keine Lust, ich sag's mal, das, was man unter normaler Sexualität versteht, mit jemandem zu teilen, das mit jemandem mal zu machen. Also im normalen Geschlechtsverkehr, sei es ein Mann oder Frau, da hast du gar keinen Bock drauf. Ja, doch, habe ich auch Bock drauf, aber da müsste ich schon irgendwo hingehen, um zum Bezahlen, oder ich müsste mir irgendwie sowas suchen, aber mich stört das mehr mit der Windelsache. Mhm. Hast du denn überhaupt schon mal mit einer Frau oder mit einem Mann richtig geschlafen? Ja, ich habe schon mit einer Frau, ich war ja verheiratet, ich habe mit einer Frau geschlafen. Ach, du warst sogar verheiratet? Ja. Wie lange? 2 Jahre war ich verheiratet und da hat sie das, wie gesagt, habe ich das auch weiter ausgelegt, ja. Mhm. Und das wurde dann auch entdeckt. Dann hat sie natürlich gesagt, dass sie pervers, was ich machen würde und sie können mit so einem Menschen nicht zusammenleben. Mhm. Hast du denn diese Frau geliebt? Ja. Ach, das schon. Dann haben wir es gerade ein bisschen missverstanden. Ich dachte, dass du noch gar keine Liebesbeziehung in deinem Leben gehabt hast. Das war wahrscheinlich dann aber auch sehr schwer für dich, dass sie dich nicht so genommen toleriert hat, wie du warst. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ja. Was ist denn deine Sehnsucht? Deine Sehnsucht ist, du hast es gerade schon gesagt, dass du einen Menschen suchst, der auch diese Affinität hat. Ja, am liebsten wäre es, wenn eine Frau so wäre, die das nicht selber ausübt vielleicht, aber die mich trotzdem so akzeptieren würde, wie ich das ich so auslebe. Gibt es denn dann nicht da, du hast gerade ja schon gesagt, dass es Versandhäuser gibt, die speziell für Leute, die so gestrickt sind wie du, Dinge anbieten. Gibt es denn da nicht auch so Magazine, so Kontaktmagazine? Ja, es gibt so Hefte. Babygum und Gum heißen die. Mhm. Und da kann man dann Inserate auch, kann man da Annoncen reinschreiben, wo man dann auch drauf antworten kann. Hast du das aber so? Die meisten, die antworten nicht drauf. Die bleiben irgendwie anonym und haben Angst oder was ich was zu antworten. Mhm. Lebst du denn dann diese Art von Sexualität eigentlich immer nur in deinen eigenen vier Wänden aus? Ne? Ja. Ist das so? Ja. Na gut, ich gehe in Windeln, gehe ich auch nach draußen spazieren. Ja, ist klar. Aber ich meine so, deine Freizeit findet eigentlich dann nur in deinen vier Wänden statt. Du arbeitest, mehr oder weniger, ja. Mh, du gehst also nicht in irgendwelche Diskotheken oder irgendwelche Bars? Wo doch, ich gehe Bars oder nicht so, aber Diskotheken gehe ich das auch schon so. Weil aber dann nicht so mit so dicke Windeln, sondern nur ganz normal. Ist natürlich eine wahnsinnige Sache, wenn du in eine Diskothek gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass du da jemanden triffst, der genauso drauf ist wie du, oder dass ihr zueinander passt, ist natürlich wie die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Ne? Ja, Werner, ich weiß es nicht, was man da macht, über Internet vielleicht. Hast du es auch schon mal ausprobiert? Ja, ich habe keinen Computer, ich habe auch keinen Internetanschluss, nichts. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Besonders für Leute, die so eher ungewöhnliche Vorlieben haben, dass man über Internet viel eher Kontakte bekommt mit Gleichgesinnten. Ja, oder falls einer bei dir sich meldet, der Interesse hätte, dass man das vielleicht vermitteln könnte. Ja, das würden wir gerne machen, auf jeden Fall. Ja. Aber du fühlst dich im Großen und Ganzen, so wie du bist und wie du veranlagt bist, gut. Habe ich das richtig verstanden? Ich fühle mich wohl, ja. Mhm. Also du siehst jetzt gar keine Veranlassung, irgendwie dich zu verändern, oder du sagst, ich muss zum Therapeuten oder irgend sowas. Nö, nö. Das nicht. Ne? Du willst einfach nur Menschen haben, mit denen du das teilst. Also ich finde das ist ganz normal, also für einen normalen Menschen. Ob der eine, der liebt gern Ledersachen und möchte sich gern fesseln lassen und so, und ich lebe halt gern mit Windeln. Für die anderen ist das andere ja auch nicht pervers. Du hast das gerade gesagt mit dem Mann. Bist du bisexuell? Könnte es auch ein Mann sein, mit dem du vielleicht eine Beziehung aufbaust? Ich bin nicht abgeneigt deswegen. Nicht abgeneigt. Mhm. Nee. Ja, lieber Werner, ich wünsche dir Glück, dass du einen Mann oder eine Frau findest, der oder die so drauf ist, wie du es bist. Und wenn sich bei uns jemand meldet, dann werden wir das gerne nicht weiterreichen. Alles Gute. Alles Gute und weiterhin noch viel Glück mit deiner Sendung. Danke, herzlichen Dank. Prima, ich gucke so oft ich kann, gucke ich. Prima. Tschüss, Werner. Tschüss. Tschüss. Hey, fast auf die Sekunde. Fast auf die Sekunde. 1.30 Uhr. Und jetzt machen wir Pause. wieder auf die Sekunde. 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 Live. Und das Fernsehen des dritten Programms. Und hier ist die Telefon-Talkshow Domian. Und ihr könnt euch heute Nacht hier bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 567 8111. Und bevor es weitergeht, möchte ich euch ein paar kleine Faxe vorlesen und E-Mails, was ich hier habe. Nicht so viele, aber ein paar. Also, das erste kommt von Frank aus Oberursel. Wo liegt eigentlich Oberursel? Wo liegt Oberursel? Kenne ich den Namen, aber ich weiß nicht genau, wo es liegt. Also aus Oberursel. Deine Meinung zu Rex Gildo finde ich richtig. Meine Fragen noch dazu. Mochtest du seine Musik? Nee, obwohl ich Schlagerfan bin, habe ich auf diese Musik, stehe ich auf diese Musik von ihm nicht so sehr. Magst du Gitte Henning? Ja. Gitte Henning finde ich ganz toll, mag ich sehr. Und würdest du selbst einen Schlager singen wollen? Vielleicht, ich sage vielleicht, aber nur im Duett mit Gildo Horn. Das wäre dann sicher sehr schön. Da ich ja Schlagerfan bin, ich kann die ja auch fast alle auswendig. Insofern könnte ich dann mit Gildo sicher gut zusammenarbeiten. Dann die Jungs von Opel und DB AG in Bochum. Eine kleine Hilfestellung. Ich hatte ja vor ein paar Tagen hier eine Anruferin aus einem kleinen Dorf im Sauerland, die darüber erzählte, wie wunderbar es ist, auf dem Dorf zu leben. Und irgendwann fiel mir der Name nicht mehr ein. Und die Jungs hier aus Bochum schreiben, helft ihm, das Kaff, das Dorf im Sauerland, heißt Selbecke. Also wir grüßen mal ganz herzlich von hier aus der Millionenmetropole Köln. Das kleine, süße Dörfchen Selbecke im Sauerland. Ein ungenannter Mensch mit dem Absender MIR, also von mir, schreibt, mich interessiert, wie viele Anrufer du insgesamt schon in deiner Sendung gesprochen hast. Das werden mittlerweile knapp 8000 Menschen sein, mit denen ich hier gesprochen habe, in den 4,5 Jahren, solange gibt es diese Sendung. Dann Karin und Karl aus Würselen schreiben mir, hallo Domian, deine Sendung, die ist okay, aber tu uns Tierliebhabern den Gefallen und entferne dieses hässliche Geweih rechts neben dir an der Wand. Meine liebe Karin und mein lieber Karl, das Tier ist ja schon tot, wir können nichts Schlimmes mehr anrichten und mir gefällt das ja ziemlich gut, dieses Geweih. Gönnt es mir, lasst es da hängen, dadurch wird das Tier auch nicht mehr lebendig, wenn ich es wegnehme. So, und dann noch ein Frank aus von irgendwo, weiß ich nicht, hat uns geschrieben, ich finde es eine Frechheit, dass du, Domian, dich mit einer Frau mal wieder viel lieber über ihre Brüste und ihre Befriedigung unterhältst, als mit dem Typen, der über sein Erlebnis in den USA berichtet hat. Soweit ich mich erinnere, war dieser Bericht erstmal auch langweilig, und der wurde erst interessant, dieser Bericht, als der Typ erzählte, dass er in den USA bei irgendwelchen Schulfeierlichkeiten dabei war. Und man den Mädels auf die nackte Brust packen konnte. Und er war ja per Bildtelefon zugeschaltet und hatte unseren wunderbaren kleinen Einspieler fertig vorgeführt. Und wir konnten das ja auch sehen. Und da wurde es dann spannend. Stimmt also. Und noch was, dass man aus deinem Klo essen kann, möchte doch nun wirklich keiner wissen. Lieber Frank, was glaubst du? Das glaubst aber auch nur du. Alle brennen darauf. Das war übrigens zum Thema Stehpinkeln, als ich gesagt habe, ich kann das so gut, bei mir gibt es keine gelben Flecken am Rande. So, das war die Post. Jetzt geht's weiter mit der Sandra. Und Sandra ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Ja. Weswegen rufst du an? Mein Thema ist Drogen. Meine Tochter, die ist drogenabhängig. Wie alt ist sie? 20. Ja. Was für Drogen nimmt sie? Heroin, Koks, alles, was sie kriegen kann. Also die harte, schon die harte, ja, Schiene. Die harte Schiene. Mhm. Ich habe es vor 2 Jahren erfahren. Und als ich es da erfahren habe, habe ich einen Herzinfarkt gekriegt. Kam ich ins Krankenhaus. Wirklich ein Herzinfarkt? Ja, ein Herzinfarkt. Und durch Beta-Blocker und was nicht alles daneben. Ne? Wie hast du das denn erfahren damals? Ja, durch ihre Freunde, durch Bekannte. Und ich habe es nicht geglaubt. Und dann habe ich es durch den Freund, den sie hatte, es war ein Türke, der hatte sie da drauf gebracht. Und er war selber drauf, aber noch nicht so stark. Mhm. Und wie sie dann immer mehr drauf kam, dann hat er sie hängen lassen. Er ist davon abgekommen und er hat sie hängen lassen. Ne? Und das war der Rest, den sie dann noch bekommen hat, weil er Schluss gemacht hat. Und dann ist er erst richtig draufgekommen. Wie lebt deine Tochter denn heute? Sehr schlecht. Sie ist im Moment seit Januar in Holland. Was macht sie da? Ja, was macht sie da? Sie muss ihre Drogen ja finanzieren. Ne? Von mir bekommt sie nicht, ne? Und ich kann sie auch nicht mehr bei mir behalten. Es geht nicht mehr. Ich kann nervlich nicht mehr. denn man kann ja gar nicht mehr mit ihr kommunizieren, man kann mit ihr nicht mehr sprechen. Du hast 2 Jahre dich mit ihr beschäftigt jetzt. Ja, mhm. Und habe alles Mögliche versucht. Mhm. Ich habe sie sogar von Holland vom Straßenstrich weggeholt. Also das macht sie in Holland? Ja, und mhm. Die braucht 400 bis 500 Mark pro Tag. Mhm, glaube ich, ja. Ja, und mhm. In Holland ist das rein und pur, da braucht sie 400 bis 500 Mark. Und wenn mhm. Sie hier in Deutschland ist, da ist das Zeug gestreckt, dann braucht sie noch mehr. Mhm. Also sie ist richtig in der Gosse. Ja, sie ist richtig in der mhm. Gosse, richtig. Und ja. Da werde ich nicht mit fertig. Das glaube ich. Und du hast wahrscheinlich möchte allen sagen, die drogenabhängig sind, dass wir mehr mitmachen wie die Drogenabhängigen. Mhm. Also das ist eine Hölle. Du hast Hölle. Wahrscheinlich versucht, sie zu einer Therapie zu kriegen. Ach, alles habe ich versucht, mhm. Alles. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich nicht versucht habe. War sie denn mal irgendwo in stationärer Behandlung, in einer Klinik? Die war schon 4-mal zur Entgiftung. 4-mal schon? Ist immer wieder abgehauen. Mhm. Immer wieder weggelaufen. Und dann habe ich versucht, beim Gericht eine Entmündigung zu bekommen. Das mhm. heißt heute nicht mehr Entmündigung, sondern das heißt heute eine Betreuung. Mhm. Und da hat mir der Richter gesagt, weil sie drogenabhängig ist, geht das nicht. Ich wollte sie dann in eine Zwangseinweisen. Mhm. Anders kann man sie nicht mehr kriegen. Erklär mal, weil sie drogenabhängig ist, geht das nicht? Nein, weil sie drogenabhängig ist. Sie muss von ganz alleine kommen, hat der Richter mir gesagt. Ich hatte mir schriftlich mhm. zugeschickt. Mhm. Ich hätte wohl noch eine Chance, dass eine Psychologin hierher gekommen wäre nach Hause und sie untersucht hätte. Und durch diese Psychologin hätte es vielleicht gegangen. Aber da sie gehört hat, dass eine Psychologin kommt, war sie weg. Mhm. Also sie war nie hier, wenn ich was unternommen habe. Mhm. Wenn du mit ihr gesprochen hast, als du vielleicht noch mit ihr reden konntest, wie hat sie sich denn da so selbst dargestellt? Wie hat sie denn ihre eigene Situation empfunden? Sie weiß, was sie getan hat. Sie weiß, dass das schlimm ist. Und sie weiß auch, dass sie ihr Leben kaputt macht. Sie weiß ja, sie auch. Sagt selber, Mama, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht anders. Sagt sie immer wieder, Mama, ich habe dich so lieb. Ich möchte dir das nicht antun. Ich weiß, was ich dir antue. Sagt sie, ich kann aber nicht. Ich schaffe es nicht alleine, sagt sie. Ja, sie soll es ja auch nicht alleine Nein, schaffen. Nein, eben, oder? Aber sie schafft nicht, da rauszukommen mhm. aus dem Sumpf. Mhm. Trotzdem sie Hilfe hat. Sie hat von allen Seiten Hilfe, sogar in Holland, wo sie da schläft mhm. oder wo sie ist. Die wollen ihr sogar Hilfe. Die haben ihr schon zweimal nach Hause, die haben sie schon zweimal nach Hause gebracht. Mhm. Und sie war zu Hause, ist sie wieder nach Holland. Also du weißt, wenn du sie finden würdest wollen, weißt du, wo sie ist? Ja, in Holland. Ich weiß, wo sie mhm. ist. Mhm. Ich weiß, mhm. wo sie ist. Wie lange ist sie jetzt in Holland schon? Seit Januar. Seit ja so lange schon? Ja, dann die ersten 3 Monate habe ich nicht gewusst, wo sie war. Ich habe Vermisstenanzeige aufgegeben und alles. Und ja, nach 3 Monaten, da habe ich sie selber gesucht. Ich habe Detektiv gespielt. Ich bin überall rumgefahren. Mhm. Ich habe meine Arbeit verloren dadurch alles. Dann habe ich gehört durch Bekannte, dass sie in Holland sein sollte. Mhm. Da bin ich auf gerade wohl nach Holland gefahren. Auf gerade wohl. Dann habe ich mir doch gedacht, die muss ja irgendwo Geld herkriegen. Mhm, da bin ich zum Straßenstrich nach Rotterdam gefahren, habe da 8 Stunden am Straßenstrich gestanden. 8 Stunden, habe gelauert und gewartet. Dann habe ich sie endlich gesehen und gefunden. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, was möchtest du jetzt, mit nach Hause oder möchtest du hier bleiben? Möchtest mhm. du was für dich tun? Ich nehme dich aber nur mit nach Hause, wenn du was für dich tust. Mhm, ja, Mama, ich will sofort mit nach Hause, ich will sofort mit nach Hause. Dann hat sie mir unterwegs erzählt, eine ganze Woche nichts gegessen. Mhm. Abgemagert, bis aus den Knochen ist sie. Und dann habe ich sie mitgenommen und dann war sie in Entgiftung, 3 Tage war mhm. sie wieder weg. Ist sie wieder abgehauen? Ja. Mhm. Und dann habe ich, nach 3 Monaten kam sie wieder. Mhm. Da war sie in Utrecht am Straßenstrich, mhm. da kam sie auch wieder. War sie wieder in Entgiftung, war sie wieder weg. Mhm. Nach 2 Monaten kam sie wieder nach Hause. Da habe ich versucht, sie langsam runterzustufen. Mhm. Waren 10 Tage. Mhm. 10 Tage war sie wieder weg, konnte sie nicht mehr aushalten ohne den. Also ich habe sie morgens ein bisschen gegeben, abends ein bisschen gegeben. Hat sie Methadon ausprobiert schon? Bitte? Hat sie Methadon schon ausprobiert? Hat sie schon in Holland ausprobiert. Jetzt ist immer noch was dazwischen, weil sie damit nicht auskommt. Mhm. Weil hast du sie jetzt das letzte Mal gesehen? Letzte Mal habe ich sie gesehen, vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten. Was und als sie noch weggefahren hat, kam sie noch mit einem Freund her, den sie da hinten hat kennengelernt, der ist aber auch drauf, aber nicht so stark drauf wie sie. Da haben sie mir versprochen, dass er sie auf Methadon selber setzt. Weil in Holland gibt es da diese Tabletten, die kann man ja selber kaufen. Aber ich habe es nicht geglaubt, denn die lügen, die versprechen, nur damit sie wieder an die Drogen kommen. Ja, ich habe das jetzt in der ganzen Zeit erfahren, dass ich habe immer wieder geglaubt, weil man ja unerfahren ist da drin. Jetzt habe ich mich natürlich schlau gemacht, ist ja ganz klar, wenn man damit zu tun hat, dann macht man sich schlau. Aber ich habe davon gar keine Ahnung gehabt. Ich bin nicht Raucher, nicht Trinker. Ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ja, und Also ich stehe vor einem Rätsel, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Denn ich sehe langsam zu, wie sie langsam verreckt, auf Deutsch gesagt. Ich muss schon so sprechen. Ja, natürlich. Wenn du 2 Monate jetzt keinen Kontakt mit ihr hast, gehen einem dann ständig auch Gedanken durch den Kopf, lebt sie überhaupt noch? Ja, sicher. Da denke ich Tag und Nacht, weil ich kann nicht schlafen, nichts. Ich laufe rum wie Amok laufe ich rum. Ich kann gar nicht mehr manchmal denken, ich kann nicht sprechen. Lebst du alleine, Sandra? Ja, sicher, ich bin Witwe. Mein Mann ist vor 10 Jahren gestorben. Ich nehme an, dass er das nicht verkraftet hat. Sie hat bei mir beste Leben gehabt. Das war mein Ein und Alles. Als du dich so sehr mit ihr beschäftigt hast, gehe ich mal davon aus, dass ihr dann auch sicher öfters in Drogenberatungsstellen wart. Sicher, weil wir mussten ja immer zur Drogenberatungsstelle gehen, sonst kamen sie ja nicht in Entgiftung. Was raten dir die Leute denn, dir als Angehörige, wie du fallen lassen, gar nicht drum kümmern, das sagen die mir immer, aber ich bin doch Mutter, das ist ja mein einziges Kind, das kann man manchmal gar nicht. Ja, das ist das Harte. Das ist bei Alkoholikern genauso, dass man immer sagt, man muss hier wirklich in die Gosse so tief sinken. Wenn ich jetzt hier dran denke, nachts hier rumliege und denke, die liegt jetzt auf der Straße, hat nichts zu essen, was die mir Klamotten erzählt hat. Also, das waren Horrorfilme für mich. Aber sie ist, lass mich nur mal fragen, sie ist zweimal aber von sich aus zurückgekommen, ne? Ja. Ich meine, das ist ja schon mal interessant. Also, einmal hast du sie geholt. Aber sie hatte jetzt, kam sie auch von sich aus nach Hause, weil sie hat 14 Tage Gefängnis, müsste sie noch rein. Das ist schon jetzt fast ein Jahr und die Fahndung ist auch raus, aber es sind 14 Tage nur. Sie hatte immer mit Freunden im Auto getankt, um nach Holland zu fahren, um das Zeug zu holen. Und dann hat sie kein Geld gehabt, dann hat sie gesagt, ich bringe morgen den Ausweis oder ich bringe morgen das Geld. Das Geld hat sie nie gebracht und die haben dann Anzeige erstattet. Und dann ging das zum Gericht, dann ist er 14 Tage verknackt worden. Und dann hat sie mich letztes Mal angerufen, hat gesagt, Mama, und wenn ich im Knast gehe, ich will jetzt was machen. Und dann kam sie hierher, und wie es soweit war, als wir morgens zur Polizei gehen wollten, da sagt sie wieder, nee, ich fahre wieder mit nach Holland, wir machen das mit Methadon. Hat sie wieder rückziehen. Weißt du, so hart das klingt, vielleicht geht es ihr immer noch nicht dreckig genug. Ja, sagen wir andere auch. Ja. Aber ich halte es nicht aus. Ja, du hältst es nicht aus. Weißt du, ich habe gerade überlegt, wohnst du in der Nähe von einer größeren Stadt? Ja. Ich bin sicher, vielleicht weißt du das auch schon, frage ich dich mal eben. Ich bin sicher, dass es Selbsthilfegruppen gibt. Jeden Mittwoch bin ich, aber die helfen mir nicht. Jeden Mittwoch gehe ich da. Also von Angehörigen, von Müttern? Ja. Das hilft dir nicht weiter? Nein, hilft mir nicht. Ich bin ja die andere Zeit auch alleine und das Sprechen da, das regt mich immer so auf, dass ich dann hinterher immer so fertig bin, dass ich... Hast du denn sonst noch einen Ansprechpartner, mit dem nein, du auch nicht? Nein. Meine Schwester hat mich deswegen sogar im Stich gelassen. Ich habe zwar nur einen Bruder, der ist ein Ansprechpartner, aber der wohnt weiter weg von mir. Da muss man immer so viele Telefongespräche Das heißt, führen. Dass du sehr viel in dich reinfrisst und viel mit dir alleine bist und das immer wieder neu wälzt und grübelst. Ja, immer die Gedanken, was macht sie jetzt? Jetzt hat sie wieder nichts zu essen, es liegt auf der Straße. Und der Gedanke, dass sie da am Straßenstrich geht, da werde ich nicht mit fertig. Also ich glaube, es ist jetzt erstmal an der Zeit, dass man dir hilft, dass du dir selbst hilfst. Es stimmt ja auch, Sandra. Sonst gehst du vor die Hunde. Ja, ich bin schon fast vor der Hunde. Ja, aber ich sehe auch dieses, dass du jetzt hier bei mir angerufen hast. Das ist ja auch so ein Hilferuf, ne? Ja, sicher. Ich weiß es. Ich weiß alles, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so mit den Nerven fertig, dass ich gar nicht mehr die Kraft habe, irgendwas zu unternehmen. Also ich finde, dass du, wenn das mit dieser Selbsthilfegruppe dir nichts bringt, dass sich das sogar noch zusätzlich aufregt, dass du auf jeden Fall in irgendeiner Weise einen Kontakt aufbauen musst zu anderen Leuten. Wie du das machst und wie du das in dieser Situation am besten machst, da musst du mit einer Psychologin drüber reden. Ja, ich habe mich schon bei der Psychologin angemeldet. Schon 3 Monate bin ich vorbemerkt. Die sind alle überlastet. Ja, es soll auch nicht... Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Ich wollte jetzt auch hinaus, dass du mit meiner Psychologin gleich nochmal redest. Ja. Ich finde, es muss mehrspurig angegangen werden. Wenn du jetzt einen Termin bei einer Psychologin demnächst hast, ist das auf jeden Fall schon mal gut. Aber es müssen noch andere Dinge eingefädelt werden, dass du auch etwas abgelenkt wirst. Und dass du auch mehr zu dir wiederfindest und dein Leben in den Griff bekommst. Ja, aber wie soll ich das machen? Ich bin selber in ein tiefes Loch gefallen. Ich kann mir vorstellen, wie ihr zumute ist, da sie noch Drogen nimmt. Denn ich bin ja selber jetzt ohne Drogen in einem tiefen Loch aber gefallen. Aber du darfst jetzt nicht zu weit runterfallen, Sandra. Es kann sein, dass deine Tochter dich verdammt nötig noch braucht demnächst. Ich weiß, da denke ich ja auch immer dran. Und deshalb rappel ich mich auch immer wieder hoch. Ja. Deswegen bitte ich dich jetzt sehr, dass du in Ruhe mit meiner Psychologin, mit Annette, gleich noch mal ein paar Worte sprichst. Aber kannst du mir nicht sagen, was ich da noch machen kann? Ich kann... um dass ich sie da irgendwie aus dem Sumpf rausholen kann? Nein, ich glaube, das haben dir nun wirklich alle Leute wahrscheinlich auch schon gesagt. Ich glaube, du kannst einen Menschen nicht zwingen. Du kannst es nicht erzwingen. Vielleicht, ich wiederhole das nochmal, ist sie noch nicht so tief gesunken, dass sie es selbst kapiert, etwas zu unternehmen. Aber Domian, wenn du die siehst, dann weißt du, wie tief die gesunken ist. Das war ein blühendes Mädchen. Das war eine Schönheit. Die hat für Model gemacht, für Quelle und so weiter und so fort. Das war ein Bild von Frau, war das. Und jetzt abgemagert bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen, wie ein Skelett. Gibt es eigentlich in eurem Verwandtenkreis oder Umfeld jemanden, den sie noch kennt und sehr hoch schätzt und vor dem sie Respekt hat? Ja, da haben wir auch schon versucht, um mit ihr zu sprechen. Dann sagt sie, ja, ihr habt ja recht, ich mach das. Aber direkt sofort, wenn sie wieder was braucht, ist alles vergessen. Mhm. Die braucht alle 2 Stunden, braucht sie was. Pass auf, Sandra, wir machen Folgendes. Du unterhältst dich jetzt auch darüber nochmal mit meiner Psychologin. Und in erster Linie, finde ich, geht es jetzt erstmal darum, dass du wieder ein bisschen Halt findest. Du musst jetzt etwas Halt finden. Du hast, glaube ich, alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Alles, ich habe alles. Du weißt wahrscheinlich tausendmal mehr darüber, als ich das weiß. Deswegen ist das mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Der Weg, den du jetzt erstmal gehen musst, ist, dass du ein bisschen stabiler wieder wirst, um für den Fall der Fälle auch für deine Tochter richtig da sein zu können. Was nutzt es, wenn du jetzt auch für die Hunde gehst und sie kommt vielleicht in einem halben Jahr zurück und braucht dich und dann kannst du nicht mehr. Du musst jetzt was für dich tun, für deine Gesundheit, für deine Seele. Ist leicht gesagt. Ja, weiß ich. Leicht gesagt, aber wenn man weiß, also das Sprichwort ist ja richtig, wenn es dem Kind gut, geht es der Mutter auch gut. Geht es dem Kind schlecht, geht es der Mutter auch schlecht. Also das ist, meine Tochter war mein Ein und Alles und dann auf einmal, bis 18 Jahre habe ich sie großgezogen, auf einmal ist sie nicht mehr da und ich weiß, sie geht zugrunde. Ich weiß das, dass sie langsam sich zu Tode quält, Sandra, zu Tode nimmt. Bitte leg das mal auf und du wirst von Annette angerufen gleich. Ja, gut. Das ist meine Psychologin. Und vielleicht gibt es ja irgendein Strohhalm, dass ihr euch da irgendwie doch ein bisschen nach oben hangeln könnt. Okay. Alles Liebe und Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt ist Marlies dran. Marlies ist 36. Hallo? Ja, hallo Marlies, guten Morgen. Ja, ich möchte über meine Sexualität sprechen. Das heißt, ich bin bisexuell und habe das Bedürfnis, also ich kann weder von der weiblichen Seite noch von der männlichen Seite kann ich lassen, beziehungsweise will ich mich für eine Seite entscheiden. Du willst dich nicht für eine Seite entscheiden? Nein, nee. Und das ist mein Problem. Und ich befürchte, bei mir geht es nicht rein nur um diese sexuelle Geschichte, halt hier mal so ein Quickie oder so, sondern ich möchte eigentlich eine richtige, ja, wie sagt man, eine Dreierbeziehung möchte ich eigentlich führen. Ach so, würde ich mir persönlich unheimlich toll vorstellen. Mit einem Mann und einer Frau. Ja. Ist natürlich eine tolle Idee. Ja, aber ein Problem halt. Ja, das ist wirklich ein Problem. Die anderen müssen ja genau ähnlich gestrickt sein wie du. Richtig. Oder nicht so ganz. Richtig. Ja, sollten die beiden auch so bisexuell veranlagt sein wie du? Nee, der Mann braucht es ja nicht. Der Mann muss es nicht. Nee, der Mann braucht es nicht zu sein. Der Mann muss die Frau es nicht, muss es ne? sein. Ja, und wie gesagt, ich habe in der Richtung schon versucht zu suchen und hatte auch schon ja Treffen halt und ein halbes Jahr eine Beziehung zum Pärchen. War auch am Anfang alles toll und alles super, nur irgendwann haben die beiden halt ein Problem miteinander gehabt. Hat aber jetzt nichts mit mir zu tun. Das war schon ein fertiges Pärchen, als ihr euch kennengelernt habt. Also ja. Das war ein Pärchen, da bist du dazugestoßen. Wir haben uns wie über Video. Ich hab irgendwann Ist mir klar, aber das war ein Paar, die beiden. Ja, ja. Ja. Interessanter, besser wäre es ja eigentlich, wenn die drei Personen, Marlies plus Mann plus Frau, sich neu alle drei kennenlernen würden. Ja, verstehst sicher. Du? Ne? Das wäre das Ideale. Erst mal hin. Wie hast du denn bisher gelebt? Du bist 36 Jahre alt. Ich habe 16 Jahre mit einem Mann zusammengelebt, davon waren wir 10 verheiratet. Das heißt, wir sind noch verheiratet, leben allerdings seit gut 2 Jahren getrennt, sind auch sehr gute Freunde nach wie vor, nur dass jeder seinen Haushalt hat. Und sag mal, wenn der eine oder andere Probleme hat, sind wir halt füreinander da. Warst du denn auch schon mal länger mit einer Frau zusammen? Nein. Das nicht? Nein. Nein, ich habe in jungen Jahren, in der Blüte meines Lebens, sage ich jetzt mal, habe ich meine ersten Erfahrungen damit gemacht. Dann war das aber dann irgendwann, damals hatte ich tierisch Angst davor eigentlich. Weil da musste ich erstmal mit mir selber klarkommen. Hoppala, was ist jetzt passiert, ne? Hast du denn mit Frauen alleine jetzt in deinem... Ja, hatte ich auch schon. Das hattest du schon. Und du kannst dir das nicht vorstellen, erst mal so jetzt nach 16 Jahren Mann, immer vielleicht mal 2-3 Jahre mit einer Frau, nur mit einer Frau zusammen zu sein. Ich weiß es nicht. Ich bin da so hin und her gerissen. Mhm. Ich sag mal, meine Gefühle sind irgendwo so mittendrin. Und eigentlich weiß ich selbst nicht so richtig. Denn eigentlich, es geht ja dann nicht nur um die Sexualität. Es geht ja um Liebe. Wenn du jetzt in eine Frau dich verlieben würdest, wär's doch eigentlich dann auch gut. Du musst doch nicht dann ständig dann auch noch das Männliche in Händen haben und dich befriedigen damit. Ja, nur, aber ich befürchte, ich sag mal, selbst wenn mir eines Tages die Frau über den Weg laufen sollte, wie auch immer, ne? Mhm. Ich befürchte, dass da vielleicht, wie gesagt, da kann ich ja nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich ja so noch nicht länger mit einer Frau zusammen war. Mhm. Wir haben zwar halt mal so ein Quickie halt so, wie das so passiert, ne? Aber ich habe da einfach Befürchtung, dass dann mir das alleine, eine Frau alleine irgendwann nicht mehr reicht. Nicht mehr reicht. Mhm. Ja? Mhm. Ja, das ist natürlich alles sehr schwierig. Das ist für mich ein Problem. Das ich habe für mich, glaube ich, ja, ich habe in dieser Psyche ein Problem, weil ich Angst oder befürchte, dass ich eines Tages sehr, sehr einsam sein werde. Mhm. Ne? Mhm. Verstehst du, weil ich mich nicht entscheiden kann. Mhm. Und also das sind so komplizierte Konstellationen, die ich, ja, ich weiß, in dieser Sendung auch selten gehört habe, dass Leute, die zu dritt leben, einmal hatte ich einen Fall, die Jahrzehnte zu dritt gelebt haben. Aber das ist sehr selten. Und die zu finden, ist natürlich eine hochkomplizierte Aktion. Ich weiß. Das geht dann vielleicht wirklich dann nur über Anzeigen oder, ja, über Anzeigen wahrscheinlich. Ja, nur gut, die Anzeigen, die, sag mal, einmal habe ich selbst auf eine Anzeige geantwortet. Mhm. Einmal habe ich selbst eine im Videotext geschalten. Sag mal, von den... aber das hat nicht so sehr gefruchtet. Das ist eigentlich nicht so das Wahre, ne? Wenn ich das gerade recht verstanden habe, könnte es doch eigentlich auch anders noch laufen. Du suchst dir wieder einen Mann und dir geht es ja bei dem Frauenaspekt mehr um die Sexualität. Habe ich das richtig kapiert? Ja. Mhm. Und ihr könntet doch dann, wenn ihr euch einig wärt, du und der Mann, könntet ihr doch, weiß ich jetzt, im Swinger Club oder was weiß ich, euch dieses auch noch zusätzlich holen. Da muss man ja nicht gleich zu dritt zusammen leben. Ja gut, die Geschichte mit dem Swinger Club habe ich mir ja schon mehrmals überlegt, nur da sind das, weil für mich ja auch Gefühle irgendwo eine Rolle spielen sollen. Ne? Weil ich bin nicht der Mensch, sag mal, wenn ich das wollte, könnte ich ja in den Swinger Club gehen und fertig ist, dann hätte ich mein sexuelles Erleben mit beiden Seiten. Ne? Nur da ist ja die Gefühlsgeschichte nicht da, ne? Und auch das Privatleben nicht da, weil ich will ja nicht nur... Das ist klar, ist mir schon klar, ja. Rein sexueller Basis. Also mal, ich kann jetzt nicht so machen und dir eine tolle Frau und einen tollen Mann dahin zaubern, wo immer du auch wohnst und lebst. Es ist ja schon schwierig, überhaupt einen Partner oder eine Partnerin zu finden, mit der es... Gleich beide, ne? Ja, mit der es dann richtig gut klappt. Und dann gleich zwei Leute. Du musst suchen, baggern. Und irgendwann klappt es vielleicht. Ja, klar. Nur so, ne, das kann man sagen. Und du musst alles mögliche wirklich immer wieder auch versuchen, was du gerade schon gesagt hast, was nicht sehr gefruchtet hat bisher. Mhm. Aber dennoch musst du es tun. Und du musst rausgehen und auch Leute offene Ohren und Augen haben, vielleicht auch für solche Konstellationen. Mehr kann man nicht machen. Ich weiß, es ist unheimlich schwierig. Super schwierig, ja. Zumal es ja niemanden auf der Stirn steht. Hallo, guck mal, du, sexuell oder so. Ja, du suchst jemanden und vorhin der Werner suchte auch jemanden, aber euch beiden können wir nicht zusammentun. Der ist Windelfetischist und du bist bisexuell. Ja, also da können wir auch nicht helfen. Also das tut mir leid. Ich kann dir nur viel Glück wünschen und ein gutes Händchen. Ja, danke. Bei der Auswahl. Tschüss. Tschüss. Hansi, 33. Ja, moin Jürgen. Guten Morgen, Hansi. Ich habe ein Problem und zwar Beziehungsstress. Beziehungsstress? Mhm. Ein ungewöhnliches Problem. Mhm. Es wäre doch schwer, jetzt darüber zu reden. Was ist denn los? Meine Freundin ist vor 3 Tagen ins Frauenhaus gegangen. Mhm. Ich habe ein Jahr mit ihr zusammengelebt. Ins Frauenhaus? Das heißt, dass da schon was Dramatisches vorgefallen sein muss, oder? Es hat schon länger gekriselt. Aber ich habe sie also in den 3 Jahren nicht einmal geschlagen. Nur halt am Montag ist mir halt mal die Hand ausgerutscht. Mhm. Das tut mir echt leid. Was heißt denn die Hand ausgerutscht? Was ist denn da genau passiert? Was passiert? Wir haben uns wegen einer Kleinigkeit angeschrien und da bin ich halt total ausgerastet. Und was hast du denn gemacht? Ich habe sie nicht geschlagen, ich habe sie nur etwas fester angefasst. Aber gerade hast du noch gesagt, der ist mir die Hand ausgerutscht. Ja, ich habe sie schon leicht berührt, aber ich hab nicht geschlagen, ich habe sie also fest am Arm zugedrückt. Wie fest denn? Ja, so dass sie was gemerkt hat. Ja gut, dass sie sie gemerkt hat, ist keine große Kunst. Also wenn du, hast du sie an beiden Armen oder an einem Arm? An einem Arm. Und was hast du dann? Du hast sie fest an einem Arm gedrückt. Das ist ja noch nicht so dramatisch. Und was dann passiert? Weiter? Ja, da hat sie nichts gesagt. Sie ist ganz normal zur Arbeit gegangen morgens und ist nicht wiedergekommen. Sie hat zwar gesagt, dass sie ins Frauenhaus geht, aber... Kann ich dir das jetzt glauben? Ja, das kannst du mir wirklich. Weil mir das so seltsam vorkommt, du sagst einmal, die Hand... Nee, die Hand ist mir ausgerutscht. Wenn die Hand ja, ist so. Kannst du mir glauben, ist so. Du hast sie nur am Arm angefasst? Ja. Ja. Ich habe sie also nicht geschlagen ins Gesicht, habe ich nicht. Aber woanders hingeschlagen? Nein. Nein. Ich habe sie aber bedroht, das gebe ich zu. Mhm. Ich habe sie bedroht. Hast du sie mit irgendwie irgendwo gegengedrückt? Nein. Auch nicht. Nur fest ange... Also nur den Arm angezogen. Mhm. Ich habe sie auch, aber auch bedroht. Nicht? Vor 3 Tagen ist das passiert. Nun ist sie weg. Ja. Ich weiß schon, wo sie ist. Mhm. Sie will nicht, dass ich hinterher schreibe, hinterher telefoniere. Mhm. Und ihr habt 3 Jahre zusammen gelebt. Ja, wir haben 1 Jahr zusammen gelebt. Aber 3 Jahre kennt ihr euch? Ja. Mhm. Am Montag haben wir 1 Jahr zusammen gelebt. Und das war zum allerersten Mal ein so heftiger Streit? Oh ja. Weil sie hat sich also darüber aufgeregt, was ich für Besuch bekomme und... Was kriegst denn du für Besuch? Oh, ganz normale Fußballkollegen. Mhm. Also mich erstaunt, dass sie dann gleich, wenn es so war, wie du es gerade beschrieben hast, gut, das ist nicht auch nicht die feine englische Art und das sollte auch nicht passieren, dass sie gleich dann so dicht macht und gleich... Das ist also so, in dem Haus, wo wir wohnen, da gab es also nicht nur mit uns Knatsch, da gab es auch mit anderen Knatsch und... Also erstmal bleibt dir gar nichts anderes übrig, als den Wunsch deiner Freundin zu respektieren, dass sie nichts im Moment von dir hören will. Aber das Problem ist für mich, jedes Mal, wenn ich nach Hause muss, dann wird das also schwer für mich. Ist mir klar. Aber wenn du überhaupt jetzt noch was rausreißen kannst, Hansi, ist erstmal stillhalten. Ja, okay. Und abwarten. Also den Kontakt gar nicht mehr suchen. Auch wenn sie das nicht möchte, im Moment nicht. Du kannst dir vielleicht... Du kannst ja vielleicht einen Brief schreiben. Ich weiß nicht, wie das ist in Frauenhaus, ob man da hinschreiben darf. Ja, die Briefe werden abgelehnt. Die werden selbst abgelehnt. Selbst wenn man anruft, da kommt dann die Antwort, ist nicht da und tschüss. Ja, okay, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, als dieses so hinzunehmen und erstmal abzuwarten, was passiert. Vielleicht kommt ja von ihr noch eine Initiative und dann kannst du ja deine Rolle zeigen und all das versuchen wieder gut zu machen. Aber eine Frage habe ich noch, Jung. Wie lange kann sowas eigentlich dauern? Wie lange die im Frauenhaus bleiben kann? Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange man sich im Frauenhaus aufhalten kann. Mhm. Ich glaube, unter Umständen auch sehr lange. Mhm. Ich würde auch an der Stelle auf jeden Fall nicht ihr irgendwo nachstellen, wo sie arbeiten geht oder... Mhm. Lass sie in Ruhe, lass sie bloß in Ruhe. Ja, okay. Alles, was mir noch zu schaffen war, es gibt also Leute, die auch sie kennt, die sagen, ich soll sie vergessen und so. Na, warte erst mal ab. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Nee, das sehe ich auch an. Weil ich hab ihr auch unendlich viel zu verdanken, nicht? Ja, also für 3 Tage und einen Vorfall würde ich auch die Frau noch nicht vergessen. Mhm. Jetzt sei diszipliniert und mach erstmal gar nichts und wacht ab. Vielleicht regelt sich denn doch noch alles hier zum Guten. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Das war diese Woche Domian. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund. Bei Gerald Baas, bei Wolfgang Spikowski, Nils Berkefeld, Roland Lohr, Leo Scholten, Karl Park, Axel Rochländer, Kathi Salier. Und ich sage euch jetzt noch die Themen für nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema, ich würde es wieder tun. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Sackgasse. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und drückt mir die Daumen, dass ich am Montag nochmal den Rat der Woche bekomme. Ich weiß nicht, wer als Konkurrent da sein wird, aber wir versuchen das nochmal. Schönes Wochenende, bis dahin. Und dahin heißt bis zur Nacht, Montag auf Dienstag, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und ab 0 Uhr, wie immer, könnt ihr uns auch Montagabend anrufen. 0805 678 111. Bye, bye.